Auch 2017 gibt es ein Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel. Wer uns kennt, weiß, so große Weihnachtsmarktfans sind wir ja gar nicht. Drum stören uns auch nicht die Absperrungen und die Betonmauern, über die wir steigen müssen. Und die ganzen Poller und sonstigen Hindernisse, nein, da gehen wir tapfer drüber weg und versuchen euch jetzt eine Stunde lang Weihnachtsmusik vom Feinsten zu bieten. Naja, vom Feinsten nicht. Es geht erstmal los mit Sia. Das ist eine neue Produktion und naja, vom Feinsten würde ich sie nicht nennen. Santa's Coming for Us. Nights are getting shorter, no hard tackling. Fills the air and Christmas cheer does too. Picking out your Christmas tree so loudly. The joy this time it brings to you. Moderne Popmusik, manchmal erschließt sie sich einem nur schwierig, aber immerhin ermöglicht uns dieser Einstieg, dass wir uns noch steigern können im Laufe der Stunde. Musikalisch, dramaturgisch sehr geschickt eingefädelt von unserem Musikredakteur Fischer. Danke, danke, die Bescheidenheit verbietet mir die Zustimmung. Ja, denn jetzt geht's weiter mit einer Steigerung, sehe ich das richtig? Ja, das Van Morrison hat ein zweites Album in diesem Jahr veröffentlicht. Da gewährt er einen Einblick in sein Herz der 20er Jahre. Da ist ein bisschen Swing drauf. Zum Beispiel Broken Record, damit beginnt das Album. Hier ist Van Morrison. Thank you. Ja, ein zweites Album von Van Morrison, das war Broken Record. Auf diesem Album sind ein paar neue Stücke darauf, die sich so an den Swing orientieren, aber auch ein paar alte Lieblingslieder von Van Morrison, von Cole Porter zum Beispiel oder eine Fassung von Unchained Melody. Hören wir nachher noch im Weihnachtsflashback 2017. Die perfekte Platte für die Weihnachtszeit auf Radio Marabu. Haben wir uns zumindest gedacht, da haben wir eine, müssen nicht noch andere durchhören. Genau, und jetzt geht's weiter. Paul Carrack und der SWR Big Band. Der Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel. Da geht einem das Herz auf. Ich persönlich kenne ja die HR Big Band besser, aber die vom SWR klingt auch nicht schlecht, wie wir gerade gehört haben. Und jetzt nochmal hören können mit Paul Carrack zusammen und ein Cover vom John Lennon Song Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all people living. Imagine there's no country. It isn't hard to do. There'd be nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Oh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only. I hope someday you'll join us. Then the whole wide world will live as one. The whole wide world will live as one. As one. John Lennons Imagine in der Fassung von Paul Carrack zusammen mit der SWR Big Band im Weihnachtsflashback auf Marabu. Und wer jetzt genau hinhört, kann ein Stück aus Imagine hören in einer wunderbaren Aufnahme von Xuxa Konch, der ungarischen Sängerin. Aus den späten 70er Jahren ist das, die lauten Jahre sind vorbei. Also hört mal ganz genau hin. Die lauten Jahre sind vorbei. Der Sommer reifte nach dem Mai. Wir zogen die Kinderschuhe aus und flogen mit großen Träumen aus. Kein Fragen nach alten Tagen, dachten recht selten an zu Haus. Die lauten Jahre sind vorbei, das Schwanken zwischen Lied und Schrei. Wir spielten mit neu erwachter Kraft und fühlten den Bann der Leidenschaft. Ein Sehnen nach so viel Schönem, zärtlich, wild und launenhaft. Crazy. sun. Do they know it's Christmas time at all? Okay, well, this is Bono here, the singer with you two, wishing you a happy Christmas and a Merry New Year. Is that right? Hello, this is Paul McCartney. Sorry I can't be with you. Hi, this is Simon from Duran Duran. I'd like to wish you a happy Christmas. I'm Paul Weller from the Style Council, and wish you all a happy Christmas. Hello, this is Major from Alter Voice. I forgot there are so many bloody groups here today. Just have a good Christmas and enjoy yourself. Hello, this is Paul McCartney. Feed the world, let me know it's with you. Hello, this is Paul McCartney. Hello, this is Paul McCartney. Feed the world, let me know it's with you. Sorry, I can't remember that. I was This is John Watson Couch Club saying, feed the world. There are 11 million people starving in one country. Doesn't it make you think? Spandau Ballet. Happy Christmas, everyone. Well, this is John Taylor from Duran Duran. Happy Christmas, everybody, too. Hello, I'm Siobhan. Happy Christmas. Hello, I'm Sarah from Bananarama. Happy Christmas. And from me too, Karen. Hello, this is Glenn Gregory from Heaven 17. I'm wishing everybody a very Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, this is Stuart Adams. This is Tony Bat. This is Mark Brzezicki. This is Bruce Watson from Big Country. Feed the people. Stay alive. It's Johnny Fingers from Boomtown Rats, and I'd like to wish everyone a happy Christmas. This is David Bowie. It's Christmas 1984, and there are more starving folk on our planet than ever before. Please give a thought for them this season and do whatever you can, however small, to help them live. Have a peaceful New Year. This record was recorded on the 25th of November 1984. It's now 8 a.m. on the morning of the 26th. We've been here 24 hours and I think it's time we went home. So from me, Bob Geldof and Midge, we'd say good morning to you all and a million thanks to everyone on the record. Have a lovely Christmas. Bye. Standard im Marabu Weihnachtsflashback 2017 mit Fischer und Gürbel, Band 8, Do They Know It's Christmas. Und wer genau hingehört hat, und das unterstellen wir euch, ja, hat Bowie gehört. Genau, der hat da nämlich gegrüßt in diesem Titel. Kein Flashback ohne Bowie, damit sind wir beim Meister selbst und wir hören I Can't Give Anything Away vom letzten Album Black Star. I can't give everything. meaning yet. This is all I ever meant. That's the message that I sent. I can't give everything. I can't give everything. Marabu Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel. Wer den Weihnachtsflashback in den vergangenen Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, gehört hat, der weiß, dass wir auch immer damit gerungen haben, spielen wir Wham und Last Christmas. Wir haben es meistens gespielt. Und wenn ja, dann wie moderieren wir es an? Wie betten wir es ein in die Sendung? Nun hat es ja letztes Jahr den traurigen Umstand gegeben, dass George Michael verstorben ist, und zwar genau zu Weihnachten, für am 25. Dezember 2016. Da hat der große Dramaturg der Tod das Datum gesetzt. Und natürlich kommt auch in dieser Sendung wieder Wham und Last Christmas. Da denke ich mal, ehren wir George Michael. Vor einem Jahr ist er von uns gegangen. Fettleber, Herzstillstand. Erinnern wir uns an den großen Künstler, an Wham, Last Christmas. Göbel, wenn ich jetzt genau darüber nachdenke, es sind ja schwierige Zeiten. Ich weiß nicht, sehen wir uns nächstes Jahr zum Flashback? Schaffen wir das? Ich vermute schon, aber man weiß es natürlich nicht. Vielleicht nehmen wir für George Michael vielleicht schon mal die Moderation für 2018, vielleicht auch 2019 schon mal auf, sicherheitshalber, da haben wir es im Kasten. Ja, denn eins ist sicher, wenn es nächstes Jahr wieder einen Weihnachtsflashback gibt und im übernächsten und überübernächsten Jahr und so weiter und so fort, dann wird auch Wham und Last Christmas wieder dabei sein. Dann probiere ich mal, jetzt machen wir... Also wir stellen uns jetzt vor, wir sind Weihnachten 2018, da dürften die Weihnachtsmärkte dann wahrscheinlich so einen Sarkophag haben wie Tschernobyl. Genau, die absolute Sicherheit. Die totale Sicherheit, also 2018. Göbel, kannst du dich noch erinnern, am 25. Dezember vor 2 Jahren, was hast du da in den Nachrichten gesehen? George Michael gestorben. Fettleber, man hat sich erstmal selbst an die eigene Leber gefasst. Herzstillstand. Man hat sich ans Herz gefasst. Der große Dramaturg, der Tod, hat das Datum gesetzt, 25.12.2016. Und auch in diesem Jahr hören wir wieder Wham und Last Christmas. Ja, ich glaube, das war stimmig. Dann versetzen wir uns jetzt rein nochmal in das Jahr 2019. Ich denke, da gibt es keine Weihnachtsmärkte mehr in Deutschland. Das wird dann wahrscheinlich abgeschafft. Noch einen wird es noch geben, in Leipzig, in der neu renovierten Messe Untergrundhalle. Genau, die lässt sich ganz gut schützen. Ansonsten wird das Ganze, denke ich mir, virtuell stattfinden. Ja, ja, das reicht ja auch an sich, ja. Da kann auch nicht so viel passieren. Du musst auch nicht raus in die Kälte, genau, sitzt an deinem Handy, ja. Alles schön warm, du hast alles schön übersichtlich auf dem Display und so weiter. Ja, also, Fischer, vor 3 Jahren, kannst du dich erinnern? Oh ja, ja, ja, ja. Man hatte gerade das umständliche Weihnachtsessen gegessen, macht den Fernseher an und dann sieht man... George Michael ist gestorben. Vor 3 Jahren ist das schon wieder her, Göbel. Fettleber. Man hat sich selber an die Leber gefasst. Ja, auf jeden Fall. Das Herz hat einem gedrückt, weil er ist ja auch an Herzversagen gestorben. Sofort hat man sich vor Schreck an das eigene Herz gefasst. Ich kann mich aber erinnern, ich habe auch gleich ein Bier getrunken. Ja, das musste dann sein auf den Schreck. Ja. Ja, und auch in diesem Jahr wieder in Gedenken an den vor 3 Jahren verstorbenen George Michael. Also auch in diesem Jahr 2019 wieder Wham und Last Christmas. Last Christmas. Last Christmas Weihnachtsflashback 2017 mit Fischer und Göbel. Das Weihnachtsalbum ist von Van Morrison auf Radio Marabu und daraus hören wir jetzt drei Titel. A foggy day down in London town had me low, had me down. I view the morning with too much alarm. Trafalgar Square seemed to lose all its charm. How long I wondered, could this thing last? But the age of miracles had not passed. Well, it's all under yourself, just standing there in that foggy London town. The sun kept shining everywhere. Nothing it from me. I'm becoming old, wait for me. Titel aus dem aktuellen Van Morrison-Album im Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel, A Foggy Day von George Gershwin, Cole Porter's I Got a Kick Out of You und Unchained Melody, im Original natürlich von den Righteous Brothers. Genau, und von denen hören wir jetzt einen anderen Song, nämlich On This Side of Goodbye. Geschrieben wurde es übrigens von Carole King und Jerry Joffin, 1966 veröffentlicht und hat Platz 47 der Billboard-Charts erreicht. Coverversionen gibt es übrigens von Eric Burdon and the Animals und dem Animals-Keyboarder Alan Price. Viele Informationen muss man dazu sagen, wir sind so analoge Herren Fischer und Göbel und wir kannten ja zumindest das Lied und konnten das schon ein bisschen zuordnen, aber vor 20, 30 Jahren hätten wir da einen Praktikanten ins Archiv schicken müssen und redaktionell tätig werden lassen müssen. Das hätte Tage gekostet, diese Informationen zusammenzustellen. Wir haben es in einer Minute aus dem Internet. Ja, dieses Internet, ja, also ich weiß zwar nicht, ob es sich wirklich mal durchsetzt, aber es ist schon erstaunlich. Gebe ich dir recht. Und jetzt spielen wir On This Side of Goodbye, die Righteous Brothers. I've had my taste of independence since the day I set you free. Now I don't bear the least resemblance to the man I used to be. My soul is haunted by the dream we used to share. Thank you. to find a way to make you hear me. Gotta reach you somehow and make you forgive me. My mistakes I've already paid. Too much of my soul. Brothers in Marabu, Weihnachtsflashback, On This Side of Goodbye. Wir kommen jetzt zur Rubrik Brecht hat Recht und haben uns da mal richtig rangerobbt an die Webseite von seiner Enkelin Johanna Schall und da befinden sich zwei Brecht-Weihnachtsgedichte. Wollen wir sie beide aufnehmen? Ich glaube, wir teilen uns das besser ein. Aber nächstes Jahr das zweite. Jetzt nehmen wir das erste, Die Gute Nacht. Johanna Schall hat das eingestellt 2010. Bertolt Brecht, Die Gute Nacht. Der Tag, vor dem der große Christ zur Welt geboren worden ist, war hart und wüst und ohne Vernunft. Seine Eltern ohne Unterkunft fürchteten sich vor seiner Geburt, die gegen Abend erwartet wurd. Denn seine Geburt fiel in die kalte Zeit, aber sie verlief zur Zufriedenheit. Der Stall, den sie doch noch gefunden hatten, war warm und mit Moos zwischen seinen Latten. Und mit Kreide war auf die Tür gemalt, dass der Stall bewohnt war und bezahlt. So wurde es doch noch eine gute Nacht, auch das Heu war wärmer als sie gedacht. Ochs und Esel waren dabei, damit alles in der Ordnung sei. Eine Krippe gab einen kleinen Tisch und der Hausknecht brachte heimlich einen Fisch. Denn es musste bei der Geburt des großen Christ alles heimlich gehen und mit List. Doch der Fisch war ausgezeichnet und reichte durchaus und Maria lachte ihren Mann wegen seiner Besorgnis aus, denn am Abend legte sich sogar der Wind und war nicht mehr so kalt, wie die Winde sonst sind. Aber bei Nacht war es fast wie ein Föhn und der Stall war warm und das Kind war sehr schön. Und es fehlte schon fast gar nichts mehr. Da kamen auch noch die drei König daher. Maria und Josef waren zufrieden sehr. Sie legten sich sehr zufrieden zum Ruhen. Mehr konnte die Welt für den Christ nicht tun. Fischer liest Gedichte im Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel. Gleich kommt noch eins, aber zuvor noch das Ensemble Wacholder. Es ist ein Schnee gefallen. Es ist ein Schnee gefallen, wenn es ist noch nicht Zeit. Ich wollte zu meinem Buhlengang, der Weg ist mir verschneit. Ich wollte zu meinem Buhlengang, der Weg ist mir verschneit. Mein Haus hat keinen Giebel, es ist mir worden alt. Zerbrochen sind die Riegel, mein Stüblein ist mir kalt. Zerbrochen sind die Riegel, mein Stüblein ist mir kalt. Ach lieb, lass dich's erwarmen, dass ich so elend. Es ist ein Schnee gefallen im Weihnachtsflashback. Fischer hat gerade die Lust am Gedichtelesen entdeckt mit viel Enthusiasmus und deswegen will ich ihn auch nicht bremsen. Erich Kästner, Weihnacht. Morgenkinder wird's nichts geben, nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Mutter schenkte euch das Leben, das genügt, wenn man's bedenkt. Einmal kommt auch eure Zeit, morgen ist's noch nicht so weit. Doch ihr dürft nicht traurig werden, Reiche haben Armut gern. Gänsebraten macht Beschwerden, Puppen sind nicht mehr modern. Morgen kommt der Weihnachtsmann, allerdings nur nebenan. Lauft ein bisschen durch die Straßen, dort gibt's Weihnachtsfest genug. Christentum vom Turm geblasen macht die kleinsten Kinder klug. Kopf gut schütteln vor Gebrauch, ohne Christbaum geht es auch. Tannengrün mit Osrambirnen, lernt drauf pfeifen, werdet stolz. Reißt die Bretter von den Stirnen, denn im Ofen fehlt's an Holz. Stille Nacht und heilige Nacht, weint, wenn's geht, nicht, sondern lacht. Morgenkinder, wird's nichts geben, wer nichts kriegt, der kriegt Geduld. Morgenkinder, lernt fürs Leben, Gott ist nicht allein dran schuld. Gottes Güte reicht so weit, ach, du liebe Weihnachtszeit. Kluge Gedanken, kluge Worte im Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel, der jetzt zu Ende geht, mit Kate Bush und Elton John und einem Song aus dem Jahre 2011, Snowed in at Wheeler Street. But the world won't stop turning. When we got to the top of the hill, we saw Rome burning. I don't want to lose you. I don't want to lose you again.